Kundgabe 1575. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.08.1940. Gerechtigkeit. Weltuntergang. Neue Erde. Es gibt keine Möglichkeit, sich der göttlichen Gerechtigkeit zu entziehen, so Gott das allgemeine Strafgericht beschlossen hat. Denn dann ist die Zeit gekommen, die angekündigt ist, in Wort und Schrift. Und es werden sich verantworten müssen die Menschen, die nicht an die göttliche Gerechtigkeit glauben wollten. Sie werden nun inne werden, dass nur der gerechte Mensch vor Gott Gnade findet, der Ungerechten los aber die Verdammnis ist. Und es wird dieses Strafgericht kommen unerwartet. Es werden wohl viele Prophezeiungen vorangehen, die Gottes Vorhaben ankünden. Es wird noch vielen Gelegenheit gegeben werden, sich Gott zuzuwenden und ihre Sünden reuig ihm zu bekennen. Es wird Gott ihnen die Hand reichen und sie vom Rande des Abgrundes zurückreißen. Doch unweigerlich wird die Stunde kommen, da die gesamte Menschheit sich dem Entsetzlichen gegenübersieht. Die Stunde des vermeintlichen Weltunterganges, der jedoch niemals ein Weltuntergang im Sinne des Wortes ist, sondern nur ein Untergang der bisherigen Welt. Das heißt, der Menschheit, die nur rein weltlich gesinnt ist und Gott nicht mehr erkennt. Und dieser Untergang wird eine gänzliche Umgestaltung dessen bedeuten, was den Menschen als Erde verständlich ist. Es wird nichts unverändert bleiben auf der Erdoberfläche, und es wird so nach alles dem Verfall preisgegeben sein, was scheinbar macht- und kraftvoll bestand seit undenklichen Zeiten. Die Erde muss aufhören, das zu sein, was sie zurzeit ist, nämlich der Ort, wo der Materialismus allein angestrebt wird und Gott und dessen Wirken niemand erkennt. Denn es soll die Erde die Bildungsstation des Geistes sein, doch sie ist der Ort geworden, da nur des Körpers, nicht aber des Geistes gedacht wird. Und also hat sie ihren Zweck völlig verfehlt. Und Gott vernichtet deshalb alles, was seine Mission nicht erfasste und das Gegenteil dessen anstrebt, was seine Bestimmung ist. Und es ist dies ein nicht mehr zu änderndes Geschehen, das laut göttlicher Gerechtigkeit so kommen wird, wie geschrieben steht. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird aber auch eine völlig neue Zeit hereinbrechen. Es wird die neue Erde belebt sein von Menschen, die geistig auf einer höheren Stufe stehen, und es werden sich diese Menschen sammeln als Überlebende eines Vorganges, der ihnen unvergesslich sein wird und der ihnen die Größe und Allmacht Gottes offensichtlich bewiesen hat. Denn Gott nimmt jene von der Erde hinweg, um sie der neu entstandenen Erde wieder zuzuführen, auf dass sie den Stamm einer neuen Gemeinde bilden, auf dass sie, die in vollster Gläubigkeit stehen, im göttlichen Willen nun handeln und wirken auf Erden, das heißt, in dem Reich des Friedens, das Gott der Herr sich nun geschaffen hat und das er belebt mit den Seinen, die ihm treu waren und seiner Liebe sich würdig zeigten. Denn seine göttliche Gerechtigkeit wird einen jeden lohnen, wie es ihm zukommt. Es wird jenen das Leben lassen, die Gott dienen und ihn lieben. Und er wird von der Welt nehmen, die Gott nie erkannten und also vergeblich auf Erden wandelten. Amen.